Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2, not in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, wir beschäftigen uns heute nochmal mit den Ereignissen vom vergangenen Wochenende, Spiel gegen Hannover, aber auch den Vorkommnissen drumherum, Stichwort Polizeieinsatz. Und ja, dem 18. Auswärtsspiel, das stand ja wieder an und ich habe Serina zu Gast von den grenzenlosen Wolfsburgern und sie wird mir so erzählen, wie es denn bei denen so war. Und ja, das Spiel gegen den VfB Stuttgart steht an, da spreche ich mit Tim Meixner, er ist vom Fernsehsender RONTV. Nicht Fisch, nicht Fleisch. So ging es mir jedenfalls, als ich am Samstag aus dem Stadion gegangen bin und mich gefragt habe, ja, was ist denn das jetzt? Also eigentlich habe ich mich Bullen geärgert über das Unentschieden gegen Hannover. Da war deutlichst, und das sage ich auch so, deutlichst mehr drin vom Spielverlauf. Ich glaube, das haben wir alles so gesehen. Müssen wir auch nicht im Einzelnen nochmal durchkauen. Genug Chancen waren da. Auf jeden Fall ist es so, dass du eigentlich ein Heimspiel gerade gegen den Aufsteiger in der Form, du führst 1-0, hast Riesenchancen, da den Sack zuzumachen. Ja, und dann kriegst du durch so ein Graupending noch einen reingemurmelt. Ja, da steigt mir wieder ja, ein bisschen was vom Mageninhalt nach oben, ganz ehrlich, weil natürlich kommen dann immer so Gedanken wieder hoch. Sind das vielleicht dann Punkte, die in der Endabrechnung uns wieder in Sphären bringen, die ja nicht so schön sind. Aber das Fass will ich noch gar nicht aufmachen. Wir haben ja auch schließlich erst den dritten Spieltag gehabt, mehr oder weniger. Und deswegen lass uns da mal nicht drüber nachdenken. Unterm Strich war es einfach nur ärgerlich, dass wir da nur einen Punkt geholt haben. Auch wenn die Verantwortlichen das so ein bisschen auch als gerecht eingestuft haben. Klar, Hannover hat da nochmal eine Riesenchance. Vielleicht nehmen wir das auch als positive Geschichte mit. Denn ganz ehrlich, solche Spiele hätten wir in der vergangenen Saison noch definitiv verloren, bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem die Spiele allen gegen Hertha oder gegen Schalke oder gegen Leverkusen. Da war das auch so. Da hast du dann auch die eine oder andere Chance gehabt, hast die Tore nicht gemacht und ja, hinten raus hat dann Hertha bzw. Leverkusen oder auch Schalke haben dann nochmal zurückgeschlagen und dann hast du das Spiel verloren, standst du ganz ohne Punkte da. Insofern müssen wir das akzeptieren. Ein Punkt, ja, besser als wie nix, möchte ich mal sagen, aber auch, wie gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, da wirst du nicht satt von. Und da, deswegen müssen wir auch dann im Auswärtsspiel gegen Stuttgart hoffentlich nachlegen. Wie immer an dieser Stelle, kleiner Hinweis auf die Statistik, mache ich ja mal ganz gerne und das macht halt aus meiner Sicht dann auch Hoffnung für die nächsten Spiele. 17-7 Torschüsse hat der VfL abgegeben, das ist ordentlich, wobei man natürlich auch sagen muss, Hannover hat wenig nach vorne gemacht, beziehungsweise wenn sie was machen wollten, dann standen wir eigentlich ganz gut und haben das unterbunden. Insofern gibt es da kaum zu meckern, 17-7 Torschüsse, da hat man den Gegner sozusagen auch übertroffen, überboten. Leider nicht bei der Laufleistung, Hannover ist 2 Kilometer mehr gelaufen. Da erwarte ich mir natürlich dann von der Laufbereitschaft, um dann auch mal die Räume zu schaffen, auch die Räume dann zu nutzen, die dann vielleicht entstehen, gerade dann auch nach dem Vorsprung oder nach dem Führungstreffer durch Daniel Didavi. Da hätte man dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr investieren müssen, aus meiner Sicht. Die Passquote, ja, 76%, immer noch nicht super geil, aber wieder eine leichte Tendenz, eine Verbesserung. Was mir nicht gefallen hat, der Ballbesitz, ja, mit leichten Vorteilen für Hannover sogar, das ist ja dann schwierig, finde ich, wenn du ein Heimspiel hast, dann musst du den Gegner diesbezüglich auch in Schach halten, finde ich, und dann auch mehr Ballbesitz haben, denn die alte Fußballerweisheit, wenn du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Zweikampfquote war ausgeglichen und ja, auch der Rest war mehr oder weniger ausgeglichen. Unterm Strich kann man dann halt sagen, wenn man sich nur die nackten Zahlen betrachtet, war es vielleicht dann ein gerechtes Unentschieden, obwohl ich mich halt, wie gesagt, auch dann sehr, sehr geärgert habe. Ja, was machen wir jetzt damit? Wir haben ja Verletzte zu beklagen, beziehungsweise einen besonderen Verletzten mit Mario Gomez. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Mannschaft das vor allen Dingen charakterlich, ja, kompensiert, heißt es ja, glaube ich. Ich wollte gerade fragen, wie heißt denn das Fremdwort? Ja, kompensiert heißt das. Und die Frage, die sich natürlich stellt, wer wird für ihn spielen? Divock Origi oder Origi? Jetzt bin ich ja verunsichert. Da habe ich ja verschiedene Aussprachen am Wochenende gehört, was angeblich auch er sagt und wie er seinen Namen ausspricht. Also, Origi, bleibe ich jetzt mal dabei. Der hat ja einen guten Eindruck, soliden Eindruck hinterlassen. William hat mir sehr gut gefallen. Dann die Geschichte, ja, mit Di Marta und der Hose. Ach du meine Fresse, habe ich nur gedacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, um mal einen ganz alten Karlauer rauszuhauen. ja, das, da habe ich gedacht, das passiert in einem professionell gemanagten Fußballverein, geht das nicht, aber offensichtlich doch. Und ja, darf natürlich nicht sein. Ich glaube, da gab es auch intern eine kleine Pfeife, also Backpfeife, dass man da ewig gewartet hat. Gut, unterm Strich fiel es nicht ins Gewicht, aber spielt es halt in Unterzahl, weil einer, ja, ich sag's jetzt mal, so blöd war, da zu vergessen, dass er keine Buchse anhat. Und das, ja, kann auch mal böse nach hinten losgehen, ist es jetzt nicht, also bleibt es bei einer Schmonzette, aber natürlich schönen Gruß auch an den Spieler, wenn du Profi sein willst, dann musst du sowas leider auch machen, weil anders geht's nicht, denn ohne Hose darfst du nicht auflaufen, vielleicht ist das in Belgien oder wurde vorher gespielt, das anders, aber Kollege Di Marta, das bitte möchte ich auch nicht nochmal sehen. Bevor ich auf den Ausfall von Mario Gomez nochmal zurückkomme, möchte ich noch eine kleine andere Sache anmerken. Ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, drumherum um das Fußballspiel gab es so, ja, einige kleinere Scharmützel oder Vorfälle zwischen VfL Wolfsburg-Fans und der Polizei. Ich möchte da gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, weil ich bei den Sachen wie zum Beispiel, was da in der City dann abgelaufen ist, da war ich gar nicht mit dabei oder auch am Stadion letztendlich bei der Ankunft der Fans, das habe ich auch nicht mitbekommen und da ist dann immer schwierig, sich da irgendwie zu äußern. Wo ich aber was zu sagen kann, ist, weil ich da selber mit dabei war und auch Betroffener war, bei der Aktion zugunsten des Kioskes der VfL-Trinkhalle am Amtsgericht von Giovanni. Die Aktionen haben ja sicherlich einige mitbekommen, stand ja auch in der Zeitung und so, dass sich da viele Fans für einsetzen, dass dieses Stück Fußballkulturgut in Wolfsburg erhalten bleibt. Ich habe mich da ja auch entsprechend geäußert, habe gesagt, kannte das schon als Kind und das gehörte irgendwie mit dazu zu Wolfsburg. Wäre jetzt sehr schade, wenn das dann aus welchen Gründen auch immer, auch da kenne ich die Hintergründe nicht ganz genau, warum das dann letztendlich dann verschwinden soll. Aber wie gesagt, ich fänd das halt schade, wenn das passieren sollte. Insofern habe ich mir gedacht, ich komme da auch mal vorbei und bekunde meine Solidarität. Und habe dann halt eine Situation vorgefunden, die ich nicht unkommentiert stehen lassen möchte, die ich nämlich auch nicht gut finde. Und jeder weiß, ich bin da sehr neutral unterwegs, was diese Thematik angeht. Und ich bin auch immer sehr dafür, da auch die andere Seite zu hören. Und wollte aber zumindest mal meine Eindrücke schildern, rein subjektiv, wie ich es denn letztendlich da auch erlebt habe an der Trinkhalle. Und ich habe dort eine Situation vorgefunden, die sehr, sehr friedlich war, die sehr, sehr, ja, positiv gestimmt war. Man wollte Giovanni unterstützen mit der ganzen Geschichte. Waren viele Leute da, ich hätte jetzt mal so 200, 300 Leute hätte ich jetzt gesagt. Viele wollten Unterschriften leisten für den Erhalt des Kioskes. Es wurde ein Solidaritätsbier getrunken und so weiter und so fort. Was mir dann nicht gefallen hat, war die Art und Weise, und das muss man in dieser Deutlichkeit dann auch mal sagen, wie die Polizei, wie die Einsatzkräfte dann dort vorgegangen ist. Man hat sofort begonnen, die Fans, und da ist es egal, ob das sich jetzt um Ultras gehandelt hat oder um normal gekleidete Fans, ich war ja auch in normaler Kleidung, in Anführungsstrichen, da. Man hat diesen Kiosk abgeriegelt. Und man hat in der Situation dann auch, naja, ich will nicht sagen Stärke oder Härte demonstrieren wollen, aber es kam so eine, ja, ich sag mal, negative Grundstimmung auf. So ein etwas, ich weiß gar nicht warum, warum man diesem kleinen Häuflein friedlich da sitzender, nicht gröhlender, nicht pöbelnder, sich nicht daneben benehmender. Gut, wenn ich jetzt mit der Kasse rumgegangen wäre und hätte ein paar Wildpinkler abkassiert, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch auf dem Weg auf die Bahamas, aber das nur mal am Rande. Also wie gesagt, sind die Vorkommnisse relativ gering geblieben, was das ist. Und trotzdem gab es so eine Grundstimmung, dass die Polizei den Fans, die sich dort versammelt hatten, ich will nicht sagen aggressiv entgegengetreten ist, aber unangemessen, finde ich, in Anbetracht dessen, was dort vorgefallen ist, nämlich nichts. Also man hätte sich da auch dezent zurückhalten können und es hätte überhaupt gar keine Vorkommnisse gegeben aus meiner Sicht. Jetzt kommt noch mit dazu, das, was ich halt auch wahrgenommen habe oder was mich da halt auch gestört hat, waren die entsprechenden Durchsagen, die dann kamen. Also man hat dann kurz nach Ankunft der Fans schon sozusagen ein Ultimatum gesetzt. Man sollte innerhalb von 3 Minuten weitergehen und man erwartet eine Antwort. Jetzt ist es so, dass die Fanszene des VfL Wolfsburg jedenfalls keinen gewählten Sprecher hat. Jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Und so funktionieren meines Wissens auch die Ultra-Fangruppierungen nicht, dass da irgendwann einer vortritt mit einer Krone auf und dann Verhandlungen mit der Polizei führt, beziehungsweise dann auch ein ja, verlässliches Votum abgibt. Also ich kann das in dem Sinne nicht verstehen, dass dann auch gleich dann gedroht wurde mit irgendwelchen Platzverweisen oder ähnlichem. Das sind so Punkte, da kommt eine unnötige Schärfe rein oder Härte, die es gar nicht bedurft hätte an dieser Stelle. Wie gesagt, rein subjektiv die Einschätzung und das fand ich nicht gut, zumal diese Aktion, auch das Abbiegen, der kleine Marsch, der da vorher stattgefunden hat, von Seiten der Fans abgesprochen war, den Behörden gemeldet war. Ich habe mich da auch extra nochmal schlau gemacht, auch von Seiten des Fanprojektes, dass da auch die Wortwahl gegenüber den Fans von Seiten der Polizei nicht so prall gewesen ist, wie man sich das, oder respektvoll, möchte ich mal sagen, im Umgang, wie man sich das wünscht. Ja, da gibt es immer auch zwei Seiten und da gibt es wahrscheinlich auch Vorgeschichten und was auch immer. Und ich kann, wie gesagt, viele der Beamten auch verstehen, die haben wahrscheinlich 250 Überstunden auf der Uhr und die können sie nie abfeiern und so ein Krams. Das ist mir alles bewusst und dass der Job auch nicht einfach ist. Aber rein das, was ich in dieser Situation ganz konkret dort wahrgenommen habe, das hat mir nicht gefallen und das muss nicht sein und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen dürfen. Auch wenn ich diesen Satz, das wird man nochmal sagen dürfen, in diesen Zeiten eigentlich gar nicht mag. Aber ich muss es trotzdem zumindest, und das gehört halt auch in diesem Fanradio dazu, dann muss man auch mal ein bisschen Farbe bekennen und seine Meinung dazu äußern. Und das ist so, ich fand die Polizeiaktion an dem Bütchen nicht in Ordnung, was ich dort mitbekommen habe. Das nochmal an dieser Stelle. Und ja, jetzt kommen wir wieder zum Sportlichen zurück. Ich hatte ja gefragt, auch in der Wölfe-Radio-Frage der Woche, wer sozusagen in die Bresche springen soll nach dem Ausfall von Mario Gomez, vor allen Dingen auch charakterlich da jetzt in den Lead gehen muss und die Mannschaft führen. Und habe unter anderem auch über die Wölfe-Radio-Hotline 0157 890 70123 aufgerufen, mir mal eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Und der allererste, der das gemacht hat, den möchte ich besonders würdigen heute, nämlich ist das Wolfsburg-User Timo. Und was er zu sagen hat zur Situation, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, sicherlich ist die Lücke, die Gomez hinterlässt, natürlich vor allen Dingen moralisch und für die Mannschaft sicherlich groß. Nur ich spiele selber auch Fußball. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass man keinen Spieler und keinen Menschen in so eine Rolle hineindrängen kann und sagen kann, du bist jetzt Führungsspieler, sondern das ist eine Persönlichkeit, die man hat oder die man eben nicht hat. Es gibt Leute, die tauschen sich mehr auf aus dem Platz und auch außerhalb des Platzes oder eben nicht. Und ich bin, wie die meisten anderen wahrscheinlich auch, nicht in der Mannschaft drin, in der Kabine und kann das beurteilen. Deswegen, wir können das nur von den Interviews, die Spieler entsprechend geben, sehen. Und da ist eigentlich mein Eindruck, dass ein Spieler wie Maxi Arnold, der vielleicht in dem, was er sagt, vielleicht noch nicht ganz, sagen wir mal, diesen Reifeprozess abgeschlossen hat, der vielleicht noch nicht ganz so spitz, nicht ganz so, sagen wir mal, eloquent sich ausdrücken kann, wie vielleicht ein Gomez, aber der von seiner Art und Weise her, denke ich, schon durchaus in der Lage wäre, dort eine Lücke zu füllen. Dafür müsste er natürlich auf dem Platz stehen und spielen, ne? sonst macht das keinen Sinn. Und sonst, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, wenn wir über Mannschaft und über Teamgeist reden, dass es mehrere Spieler gibt, die in der Lage sind, die Spieler, die ruhiger sind, die noch nicht so vielleicht angekommen sind bei VfL in der Stadt und so weiter, wie vielleicht ein Di Matta oder so, auch ein Töp, die sich ja auch kaum in Interviews bisher äußern, sicherlich auch sprachliche Barrieren haben, dass sie da einfach ein Stück weit an die Hand nehmen. Da fehlen natürlich Persönlichkeiten wie Schäfer, wie Benaglio schon und eben jetzt vielleicht auch ein Gomez, auch wenn er natürlich nicht einfach weg ist, sondern halt nur verletzt ist. Und deswegen würden mir als erstes einfallen Spieler wie Arnold und wie Kohn Castells. Ja, finde ich gut, war alles drin in der Meinung, sehr fundiert geantwortet. Deswegen auch ein bisschen länger und man muss das auch mal stehen lassen, finde ich. Und das Thema, wie es ausschaut beim VfL Wolfsburg, das möchte ich natürlich auch weiterhin besprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Mir ist aber auch ganz wichtig natürlich, dass im Fanradio auch Fans zu Wort kommen. Und was wäre ein besserer Anlass als das vergangene Wochenende? Denn da fand es ja wieder statt, das 18. Auswärtsspiel, wo sich die Profis aufgemacht haben zu den Fanclubs. Und ja, sie waren unter anderem zu Gast beim Fanclub Grenzenlose Wolfsburger. Und die haben eine Vorsitzende, die heißt Serena. Und mit der bin ich jetzt telefonisch verbunden und möchte mit ihr sprechen über das 18. Auswärtsspiel, aber natürlich auch die sportliche Situation beim VfL. Und deswegen, hallo Serena. Ja, hi Lenny. Ja, schön, dass du Zeit hast fürs Wölferradio. Erste Frage natürlich zum 18. Auswärtsspiel, wenn die Spieler unterwegs sind und die Fanclubs besuchen. Wer war denn bei euch zu Gast? Ja, bei uns waren Marvin Stefaniak zu Gast und der Viktor Osimhen. In diesem Jahr war das zum 4. Mal bei uns in Bösdorf. Wir haben uns riesig gefreut, dass die beiden da gewesen sind und das war wieder mal eine nette Veranstaltung für uns. Das ist ja ganz interessant, weil das ja zwei Spieler sind, die noch nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit stehen bei uns oder auch häufig in der Presse Interviews geben oder so. Marvin Stefaniak ja wegen der Verletzung so ein bisschen außen vor gewesen. Viktor ist zumindest in ein paar Spielen schon mal zum Einsatz gekommen bei uns. Wie waren die beiden denn so drauf und was habt ihr mit denen gemacht? Also die beiden waren mega sympathisch. Marvin haben wir uns natürlich auch gewünscht. Unser Fanclub ist hauptsächlich im Osten vertreten und da haben wir uns natürlich gefreut, dass mit Marvin ein alter der Ossi zu uns gekommen ist. Die beiden waren eigentlich wirklich mega locker drauf. Der Marvin hat jede Frage sofort irgendwie beantwortet und auch auf unbequeme Fragen hat er ganz nett reagiert. Wir haben ihn gefragt, wie er so zur Pyrotechnik steht, weil gerade das in Dresden ja auch ein bisschen extremer ist. Das hat uns eigentlich positiv überrascht, was er da so erzählt hat, dass er das eigentlich auch gar nicht so verkehrt findet. Bei Viktor hat man gemerkt, dass er am Anfang sehr aufgeregt war, hat noch nicht so den Blickkontakt gesucht und so bei der 4., 5. Frage hat man tatsächlich gemerkt, dass er aufgetaut ist und immer mehr Spaß an der ganzen Geschichte hatte. Wir haben halt am Anfang ein Interview mit den beiden gemacht und später haben dann die Kids mit den beiden Fußball gespielt und die beiden sind ordentlich ins Schwitzen gekommen, sodass sie dann dankend unser T-Shirt angenommen haben. Wir haben den beiden T-Shirt von uns geschenkt, von den grenzenlosen Wolfsburgern, was sie dann auch gleich angezogen haben. Ja, später haben wir noch Fotos gemacht mit den beiden. Die Jungs haben Autogramme geschrieben. Ja, und alle waren eigentlich glücklich und zufrieden. Das klingt alles toll und positiv. Auch das Foto habe ich übrigens gesehen, wie die beiden euer Vereins- oder Club-T-Shirt anhaben. Was hat dich denn bei den beiden so besonders beeindruckt? Naja, dass sie so locker drauf waren, dass sie halt diese Fannähe gezeigt haben und man, wenn man Fragen gestellt hat, was nicht so, dass man den Eindruck hat, dann den Text haben sie jetzt auswendig gelernt, sondern sie haben tatsächlich das gesagt, was sie aktuell denken und das ist halt einfach das, was zählt, weil wenn du jetzt einen Profi vor dir sitzen hast, der das sagt, was vielleicht der Berater mitgibt, dann hat man ja nicht viel von, dann ist es nicht authentisch und das, was sie erzählt haben, das war wirklich das, was man, na, nicht was man hören möchte, sondern das, was glaubwürdig rüberkam, also das war tatsächlich authentisch von den beiden. Spricht der Viktor schon Deutsch? Was habt ihr mit dem besprochen? Mit dem haben wir auf Englisch gesprochen. Aber es hat sehr gut geklappt. Mein Englisch ist nicht das allerbeste, aber ich habe sein Englisch gut verstanden. Und vom VfL kam ja auch noch ein Betreuer mit, der dann immer für uns fleißig übersetzt hat, sodass ich meine Frage auf Deutsch stellen konnte, Viktor auf Englisch geantwortet hat und dann entweder hat jeder seine Antwort gleich verstanden und ansonsten haben wir das immer noch übersetzt, aber das lief wunderbar. Und beim Spielchen mit den Kindern hat er aber die Kinder alle selbstständig gefragt, wie sie heißen, sodass er eigentlich zum Schluss jedes Kind schon mit Namen ansprechen konnte, was richtig cool war. Klingt nach einer absolut runden Geschichte. Würdest du also sagen, dass sich das 18. Auswärtsspiel dieses Jahr wieder gelohnt hat für euch? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir das auch nicht mehr machen sollen, ich glaube, dann werden meine Mitstreiter im Fanclub auch enttäuscht und sauer, wenn ich uns da nicht für anmelden würde. Also es ist wirklich, ist für uns immer das Highlight eigentlich im Jahr. Nicht ganz so ein großes Highlight war ja vorher das Spiel gegen Hannover 96, um dann mal sportlich zu werden jetzt. Wie waren denn so deine Eindrücke vom Derby? Ja, das Spiel. Was sage ich dazu am besten? Man hat gesehen, dass die Jungs kicken können, aber zeigen das irgendwie zu wenig. Man sieht, dass die Spielabläufe irgendwie noch nicht klar sind. Es passt noch nicht 100%. Man sieht, dass da was entstehen kann und da bin ich gespannt auf die nächsten Wochen, wie es weitergehen wird. Hannover ist halt irgendwie auch zurzeit noch auf so einer Erfolgswelle. Die haben halt in der zweiten Liga irgendwie alle Spiele gewonnen oder viele Spiele gewonnen. Und ich glaube, die gehen halt mit einem super positiven Gefühl rein. Und wir haben halt immer noch den schweren Rucksack aus der letzten Saison. Ich hoffe halt einfach, dass alles sich zum Guten wendet und die Jungs weiter zeigen, dass sie kicken können. Also es gab schon einige Lichtblicke. William hat mir verdammt gut gefallen. Also der zeigt, dass man als Verteidiger oder über Außen da wirklich was machen kann und da sollte die Mannschaft eigentlich drauf aufbauen, dass es dann in die richtige Richtung geht und wir noch einige Heimsiege feiern können mit den Jungs. Das Thema Mario Gomez haben wir ja auch in der Sendung eh schon angesprochen gehabt. Würde natürlich auch gerne deine Meinung dazu hören. Wer da jetzt nach dem Ausfall, Kapselbänderverletzung etc., längerer Ausfall, wer da so in die Bresche springen soll, menschlich, charakterlich, aber auch auf dem Platz. Wie siehst du das? Ja, ich bin ja da ein gnadenloser Optimist und glaube, dass die Mannschaft das kompensieren kann, dass wir das tatsächlich schaffen, den Ausfall von Gomez zu kompensieren. Origi hat ein gutes Spiel gemacht, der hat ja wirklich erst ein paar Trainingseinheiten vorher mit der Mannschaft trainiert, sodass ich denke, dass der vorne immer so ein Spieler ist, den du auf jeden Fall anspielen kannst, der den Ball festmachen kann. Und dann bin ich gespannt, ob die Mata da schon reinrutschen kann in die Rolle als zweiter Stürmer. Ich glaube, am Samstag, das lief alles ein bisschen unglücklich, dass er seine Hose vergessen hat. Ich glaube, als er auf dem Platz war, wusste er erstmal gar nicht, wo es richtig hingeht. Das hat ihn, glaube ich, selber erstmal aus dem Konzept gebracht. Aber ich denke, das wird in den nächsten Spielen besser laufen. Ich würde tatsächlich auf die Mata setzen und ihm einfach das Vertrauen schenken, weil dass er Fußball spielen kann, das hat er in Belgien schon gezeigt. Und wenn er das bei uns umsetzt, dann holen wir erstmal in Stuttgart 3 Punkte und gegen Bremen schaffen wir auch, dass wir da irgendwie ein paar Punkte holen und dann sehen wir weiter und dann kommt der Gomez auch bald wieder zurück. Genau, das wollte ich auch zum Schluss jetzt nochmal fragen. Was erwartest du denn in den nächsten Spielen von der Mannschaft? Also gegen Stuttgart sollte mindestens 1 Punkt her. Ich hoffe aber eigentlich, dass auswärts sieht es ja eigentlich immer ganz gut aus. Da irgendwie, weiß nicht, da sind die Jungs befreit oder haben vielleicht nicht so viel Angst. So dass wir gegen Stuttgart auf jeden Fall punkten. Zu Hause gegen Bremen, da müssen auch 3 Punkte her. Na, und das Spiel in München, das können wir ja nur gewinnen, ja. Jetzt kriselt es ja bei den Bayern auch. Ja, wollen wir mal gucken, ob uns das weiterhilft. Das war Serena, sie ist Vorsitzende bei den grenzenlosen Wolfsburgern Fanclub und wir haben gesprochen über das 18. Auswärtsspiel und die Situation beim VfL. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Kurzpassspiel. Barcelonas Superstar Lionel Messi hat ja diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar nicht auf dem Platz, sondern daneben. Er hat nämlich seine Buchse, Stichwort die Mata, schönen Gruß, so weit unten gehabt, dass man gesehen hat, dass er so im Intimbereich oder unterhalb der Gürtellinie ein Tattoo hat. Und das zeigt einen roten Kussmund. Ja, weiß man so, was im Hause Messi vielleicht gerne mal passiert mit diesem Kussmund. Aber ich kann mich an dieser Stelle auch outen. Ich bin nämlich auch tätowiert. Erkennbar sind normal nur die Zahl 1 und die Buchstaben NJS, aber an besonderen Tagen steht dort 1945, nur damit es jeder weiß. Zoff gibt es auch beim FC Bayern mal wieder um Franck Ribéry. Der hat ja während des Spiels gegen Anderlecht so ein bisschen sich daneben benommen. Er ist im Schiri irgendwie im Gesicht rumgefummelt und dann das Trikot bei den Bayern vor die Bank geworfen. Macht man alles nicht. Und Sportdirektor Brazzo Salihamidžić hat knallhart durchgegriffen. Zur Strafe ist Franck Ribéry jetzt in den kommenden 5 Monaten die Schwangerschaftsbegleitung von Kathi Hummels. Ganz Fußball-Deutschland ist natürlich gespannt, ob am Freitag der Eurosport-Player wieder funktioniert oder überhaupt mal funktioniert. Denn da spielt wieder der HSV. Das spricht eigentlich dafür, dass der Player erst funktioniert, wenn der HSV die Woche drauf an einem Sonntag spielt. Aber wir wollen nicht ungerecht sein gegenüber den Hamburgern. Denn es gibt Dinge, die sind wahrscheinlicher, als dass der Eurosport-Player funktioniert. Und zwar auf Platz 10, den Whopper, gibt's jetzt bei McDonald's. Platz 9, ein Selfie mit Kim Jong-un und Donald Trump. Auf Platz 8, Alexander Gauland wird Nachbar von Boateng. Auf Platz 7, warum es Dinge gibt, die eher passieren oder wahrscheinlicher passieren, als dass der Eurosport-Player funktioniert. Oli Kahn fährt zur WM. Auf Platz 6, die A2 ist frei. Auf Platz 5, Rainer Kallmund gewinnt Curvy Model. Auf Platz 4, alle Ultras schließen sich zum Fanclub DFB zusammen. Auf Platz 3, Boris Becker gibt einen aus. Auf Platz 2, Jürgen Klopp wechselt zu Schalke. Und auf Platz 1 der Dinge, die wahrscheinlicher passieren, als dass der Eurosport-Player funktioniert, der BTSV spielt Fußball. Kombinationsspiel. Ja, via Skype bin ich jetzt verbunden mit Tim Meixner. Er ist beim Fernsehsender RON-TV Rhein-Odenwald-Neckar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hast du recht. Da hast du recht, ne? Ja, und Experte für den VfB Stuttgart und gern gesehener Gast hier im Wölfe-Radio. Hallo Tim. Ja, hi Lenny, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, wir mussten ja eine Saison aussetzen, tragischerweise, weil ihr ja unbedingt einen Ausflug machen musstet in die zweite Liga. Jetzt seid ihr wieder da. Der Auftakt, würde ich mal sagen, durchaus durchwachsen mit zwei Niederlagen. Die beiden Auswärtsspiele gingen in den Binsen und dann einem Sieg zu Hause, knapper Sieg gegen Mainz, Pokal knapp weiter. Wie zufrieden bist du denn mit dem Saisonauftakt als ja, Aufsteiger, kann man ja sagen? Ich bin ja schon recht lange dabei und ich muss sagen, wir lernen ja langsam auch dazu. Sagen wir mal, wir werden ein bisschen bodenständiger und auch ein bisschen zurückhaltender. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass wenn man zwei Spiele am Stück gewonnen hat, man automatisch vom Champions-League-Halbfinale ausgeht. Und deswegen bin ich ganz ehrlich gesagt schlicht und ergreifend zufrieden, weil all die Dinge, die bisher schlecht gelaufen sind, genau die Dinge sind, mit denen ich gerechnet habe. Ich fand, dass wir, als wir in Berlin gespielt haben, das haben wir echt gut gemacht und haben einfach mal zwei Gegentore nach zwei Chancen zugelassen. Wir hätten da gut bestehen können. Wir haben gegen Mainz verdient gewonnen und gegen Schalke drei dumme Fehler gemacht, die zu drei Toren geführt haben. Das ist eine junge Mannschaft, die sich mit den neuen erfahrenen Leuten im Kader gerade ein bisschen finden muss. Ich bin da erstmal soweit zufrieden. Ich denke, der Knackpunkt ist halt die spannende Frage, wie wird es jetzt am vierten Spieltag? Da kommt der, wer kommt da nochmal? Stimmt, der VfL Wolfsburg. Ja, die Frage ist natürlich, du hast die Schwierigkeiten angesprochen, wo hakt es denn dann, bevor wir quasi gleich nochmal auf Wolfsburg kommen? Aber wenn du jetzt dreimal nur auf euch guckst, was sind so Punkte, die du jetzt auf dem Platz beobachtet hast, wo du sagst, da geht noch mehr? Also was man auf jeden Fall merkt, ist, wir haben 11 Neuzugänge. Und ich bin von den meisten dieser Neuzugänge überzeugt, da ist viel... auch ein bisschen viel Alter und viel Erfahrung dabei. Und um gerade dieser durchaus sehr jungen Mannschaft so ein bisschen in der ersten Liga zu helfen, ist das erstmal eine sehr gute Idee. Aber das muss ich natürlich finden. Wir haben mit Leuten wie Holger Bartstuber und Dennis Aogo Leute bekommen, die einfach teilweise erst vor 2-3 Wochen verpflichtet worden sind. Und dass man dann nicht auf Anhieb alle Abläufe funktionieren, das verstehe ich. Dann haben wir mit unserem Abwehrchef Timo Baumgartl, der hat auf Schalke zum Beispiel auch einen dämlichen Fehler gemacht vor dem dritten Gegentor. Naja, der war eine Weile verletzt, der hat sozusagen seine Spielpraxis mitten im Spiel gelernt. Eine Mischung aus Verletzte in der Vorbereitung, neue Spieler und grundsätzlich relativ viel Jugend, die noch nie in der ersten Liga gespielt hat, führt dazu, dass es an einigen Stellen noch so ein bisschen hakt. Jetzt kann man aber, wenn ich jetzt mal so bei euch auf den Kader gucke, ja gar nicht so von einer ganz jungen Truppe oder unerfahrenen Truppe sprechen. Ich meine, das sind ja Namen Gentner, Bartstuber, Zieler, Aogo, Ginczek, Terodde, Beck. Ne, das sind jetzt keine Neulinge im Geschäft, sagen wir es mal so. Das ist schon richtig, allerdings ist es so, dass zum Beispiel, als wir in der zweiten Liga ein Jahr lang mal geguckt haben, wie es da so aussieht, hat sich ja eine Stammtruppe entwickelt um Leute wie zum Beispiel Pavard, Asano, Brekalo, Mané ist jetzt verletzt, die halt wirklich wahnsinnig jung sind. Matthias Zimmermann, Berkay Özcan. Dazu kamen jetzt so ein paar Leute, es spielt zum Beispiel Aurel Mangala, der ist geboren worden, als ich mein Abi gemacht habe. Ne? Das entweder dafür spricht, dass er sehr jung ist. Das heißt ja nichts, das war doch schon in den 60ern. Ne? Ich sag dir, ne? Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nein, also das ist wirklich so, dass wir haben 5-6 Leute, die sehr, sehr jung sind, auch in der Stammmannschaft. Und das ist eben ergänzt worden durch Leute wie Aogo und Bartstuber, sicherlich auch Zieler, die einfach das Alter haben. Und das muss ich jetzt gerade erst mal finden. Ich bin aber tatsächlich sehr überzeugt davon, dass das stabil genug sein wird, um durch die Liga zu kommen und auch zum Beispiel nicht abzusteigen, weil wir eben nicht mehr den Anspruch haben, zu sagen, so Platz 3, aber Minimum. Naja, das klang so ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wer es war da von eurer Vorstandsriege. Der hat ja hochtrabende Ziele ausgegeben, also perspektivisch. So Top 3 sollte es irgendwie schon sein. Und ja, in Deutschland jetzt, nicht international, aber das ist so ein bisschen unterschiedlich auch zu den vergangenen Jahren, habe ich jedenfalls so wahrgenommen. Warum macht man jetzt da in Stuttgart so auf dicke Hose? Also ich glaube, dass da muss man ganz ehrlich sagen, dass der Präsident zwar für den Verein sprechen darf, aber nicht für den ganzen Verein spricht. Ich finde es absolut legitim, hochtrabende Ziele irgendwie zu haben und dahinter auch einen Plan zu haben. Und den gibt es ja mit der Ausgliederung plus sehr viel Geld in die Trainingsleistungszentren plus Nachwuchs. Den gibt es ja schon und man ist mit diesem Kader ambitioniert genug, um zu sagen, wir werden damit, wir dürfen damit und wir sollten damit nicht absteigen. Aber ich glaube, der Zeitraum, ab dem man sich wieder in der oberen Top 6 oder von mir aus Top 3 etablieren kann. Ich glaube, da gehen die Vorstellungen von unserem Präsidenten und dem Rest des, vor allem der Mitglieder, weit auseinander. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwie in ein paar Jahren langsam mal wieder oben anklopfen dürfen, wenn die Entwicklung stringent bleibt. Das, was Wolfgang Dietrich will, nämlich idealerweise in 3 Jahren unter den Top 5 zu sein, das wird einfach nicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist ihm auch bewusst. Ich glaube nur, dass er halt einfach sagt, okay, ich lebe ein Ziel vor und jeder in diesem Verein muss dahinter stehen. Deswegen ist unter anderem Jan Schindelmeiser entlassen worden. Und er will vom Trainer bis zum Zeugwart, dass jeder an dieses Ziel glaubt und alles dafür tut. Vielleicht ist das auch eine gute Idee. Mit dem Realismus hat das natürlich nichts zu tun. Dann stelle ich nochmal eine ketzerische Frage. Wann ist der VfB Stuttgart 100%ige Tochter von Daimler-Benz? Ja, ich weiß natürlich, dass der gerade als Wolfsburg-Anhänger liegt, so ein Gedankenkonstrukt natürlich nah. Allerdings, ja. Wir haben es in unserer mittlerweile ja 124-jährigen Vereinsgeschichte. Oh, hat er ganz allein im Kopf gerechnet. Ja, geschafft, das zu verhindern, was bei euch relativ zügig dahin ging. Ich kann ausschließen, dass es jemals dazu kommen wird, dass wir irgendwie den Verein aus den Händen geben. Naja gut, aber wo ist denn, also wenn so ein massiver Einfluss, ich meine, der ist in Stuttgart ja durch Daimler sowieso gegeben, deswegen fand ich die Diskussion der Vergangenheit auch immer ein bisschen merkwürdig, aber wo ist denn dann noch der Unterschied zu Wolfsburg? Also das ist ja, da hängt man ja so sehr am Tropf letztendlich auch, dass man da nicht so viele Unterschiede, jedenfalls wenn ich von außen drauf gucke, gar nicht so viele Unterschiede feststellen kann. Ich glaube, es ist eine Wettbewerbsfähigkeit. Das ist also eine Wettbewerbssituation in Stuttgart. Das ist tatsächlich so und das gab es auch in der Vergangenheit immer wieder. Wenn Daimler uns nicht das bezahlen würde, was für Daimler und den Verein, glaube ich, auf einem fairen Level ist, dann würde man halt zu Porsche gehen und Porsche würde mitmachen oder irgendwie einen anderen finden. Jetzt auch nicht mehr. Ja, gut, seid ihr irgendwie, du weißt, was ist. Vom Prinzip her gibt es natürlich in der wirtschaftsstärksten Region Europas genügend Möglichkeiten, sich nicht an jemanden binden zu müssen. Und wir haben uns ja auch nicht an Daimler gebunden. Ne? Natürlich sind jetzt, ich glaube, weiß es ehrlich gesagt aus dem Kopf gerade nicht, 17% sind es, glaube ich, bei Daimler. Und mehr dürfen es laut Mitgliedervotum auch eine Weile nicht werden. Und mehr als diese berühmten 50% werden es nie werden. Das macht der Verein in seiner Mitgliederstruktur nicht mit. Klar, man soll nie sagen. Und das hätten sie wahrscheinlich vor 20 Jahren bei, was weiß ich, Manchester City auch gesagt. Aber ich glaube, das ist wirklich der Tradition des Vereins geschuldet, dass man sich nie ganz, ganz hingeben wird. Und wenn Daimler irgendwann einfach nicht das zahlt, was wir brauchen für eine andere Tranche, dann kommt ein anderer. Dann gehen wir woanders hin. Okay. Lass mal zum Sportlichen bzw. zum Match kommen. Wolfsburg gegen Stuttgart, Stuttgart gegen Wolfsburg. Wir haben ja durchaus eine Beziehung auch auf dem Platz dann. Nämlich, wir haben euch einen Spieler geliehen, nämlich den Josip Brekalo. Und ihr habt uns einen verkauft damals, den Stuttgarter Jungen Daniel Didavi. Das sind ja schon mal so zwei Personalien, über die es sich lohnt zu sprechen. Fangen wir mal mit der Leihgabe an. Josip Brekalo, wie zufrieden seid ihr mit dem? Kauft ihr den oder wollt ihr den kaufen am Ende vielleicht auch? Also wenn ich es zu entscheiden hätte, hätte ich jetzt schon, keine Ahnung, 10 Millionen auf den Tisch gelegt, um diesen Menschen auf jeden Fall an uns zu binden. Ich bin ein totaler Fan. Ich habe ja, du weißt ja, wie es ist bei Fußballfans, gerade wenn man so am Stammtisch sitzt, wird sich ja manchmal über Dinge wie Comunio oder Kickermannschaft und so unterhalten. Der ist natürlich in meiner Kickermannschaft und er spielt immer. Ich weiß, dass er mit seinen 19 Jahren, ich sehe ihn ja in jedem Spiel, unglaublich viele dumme Fehler macht, insbesondere in der Rückwärtsbewegung. Er hat ja auch das 2-0 durch einen wirklich saublöden Passfehler bzw. Ballannahmefehler auf Schalke provoziert. Aber ich bin total von ihm überzeugt. Ich mag seinen Antritt, ich mag seine Energie, ich mag es, wie er unbedingt nach vorne prescht. Und ich bin total von ihm überzeugt und ich hoffe, dass er nach dieser Saison auch weiterhin bei uns sein wird. Und ich glaube, dass das über, vielleicht nicht dieses Jahr, aber auf die Jahre gerechnet, eine klare Verstärkung für uns sein wird. Und Hannes Wolf als Trainer ist von ihm auf jeden Fall überzeugt. Daniel Didavi, Rückkehr in die alte Heimat, ist ja, glaube ich, dann das erste Spiel nach dem Abstieg, wo er noch mit auf dem Platz gestanden hat, war ja auch das letzte Spiel kurioserweise in Wolfsburg, wenn ich richtig entsinne damals. Und vermisst ihr den? Ist das Geschichte für euch? Findet ihr das schade? Wie werdet ihr ihn empfangen? Das sind ja alles so Fragen, die dann bei einer Rückkehr immer eine Rolle spielen. Ich versuche mich ja, also ich bin ja wirklich mit Leib und Seele Fan und ich versuche diesen Reflex. Ein wichtiger Spieler ist zu einem besser bezahlenden Verein gegangen, buht ihn für immer aus, auch zu unterdrücken. Allerdings bin ich tatsächlich immer noch sauer, dass er nach dem Aufstieg zum VfL gegangen ist. Ich habe aber damals schon, da haben wir beide uns ja auch schon mal unterhalten, damals schon gesagt, mal gucken, wie er mit der Dreifachbelastung klarkommen wird, weil er ja normalerweise beim VfB alle 2 Wochen verletzt ausfiel. So wie ich es mitbekommen habe, hat er letztes Jahr, naja, im Schnitt alle 2 Wochen gefehlt. Ich wünsche ihm nichts Böses. Ich hoffe, dass er eine gute und gesunde weitere Karriere vor sich haben wird, von mir aus dann eben beim VfL Wolfsburg. Wir vermissen ihn nicht mehr, weil wir uns jetzt emanzipiert haben. Der hat mir natürlich nach dem Abstieg hat uns das moralisch und sportlich massiv wehgetan. Aber ich glaube nicht, dass es in Stuttgart jetzt noch irgendeinen gibt, der sagt, ach Mensch, es wäre so schön, wenn er die Davi noch bei uns wäre. Ich glaube, wir haben uns da emanzipiert. Gut, halten wir mal so fest. Was hast du denn für Erwartungen an das Spiel? Oder was glaubst du, wie das Spiel ablaufen wird am Samstag? Vom Gefühl her glaube ich, dass es uns sehr helfen wird, dass Mario Gomez ausfällt. Und ich glaube, das nächste Comeback oder die nächste Heimkehr verlorenen Sohnes, quasi der nächste verlorene Sohn, der kann ja gar nicht spielen, richtig, das hätte ich auch noch fragen können, aber Gomez ist bei uns so omnipräsent, die Frage habe ich mir nicht mal mehr aufgeschrieben gerade, das Thema. Deswegen, aber gut, wenn du es selber nochmal ansprichst, also sprich, Herrn Gomez hätte da wahrscheinlich freudig empfangen und jetzt ist schade, dass er nicht mit dabei ist. Ja, ich meine, ich hatte, es war schon immer so, auch als er bei Bayern gespielt hat, in Stuttgart hat er dann nochmal so 20% nochmal zusätzlich draufgepackt. Das hat uns immer sehr wehgetan. Und vom Gefühl her wird Wolfsburg ein bisschen brauchen, bis sie das kompensieren können, auch mit eurer Neuverpflichtung. Ich persönlich glaube, dass wir unsere Punkte diese Saison, um irgendwie, sagen wir mal, sicher Platz 15 zu erreichen, zu Hause holen müssen und auch zu Hause holen werden. Ich glaube schon, dass wir einen Sieg einplanen sollten gegen den VfL, auch wenn das jetzt keine Selbstverständlichkeit ist aus einer arroganten Sicht heraus, sondern ich glaube schon, dass wir mit der Auswärtsbilanz vom VfL Wolfsburg in den letzten Jahren und der Heimbilanz vom VfB Stuttgart plus unserem Kader und euren Problemen auf jeden Fall in der Vormachtstellung sein sollten da irgendwie. Also ich erwarte mir da schon einen Sieg, ganz ehrlich. Gut, letztes Jahr haben wir mehr Punkte auswärts geholt als zu Hause, deswegen waren wir ja in der Scheiße drin, aber es ist stimmt, in der da war was, ja. Aber das verzeiht dir, dass du das nicht weißt, weil da warst du ja in der zweiten Liga. Entschuldigung, ich musste da sonntags um 13 Uhr und Montagabend Fußball gucken. Ich konnte mich da nicht mit der ersten Liga auseinandersetzen. Ja, das verstehe ich voll und ganz. Dann gib noch mal zum Schluss einen Tipp ab für Samstag. Ach, sagen wir mal, wir werden, solange wir uns in der Abwehr noch nicht gefunden haben, immer ein Gegentor kriegen und wahrscheinlich wird Divock Origi genau derjenige sein, von dem ich jetzt sage, der braucht noch 3 Wochen, der wird wahrscheinlich nach 20 Minuten gleich das erste Tor für euch schießen gegen uns. Aber trotzdem 3-1. Ja, doch, 3-1. Ja, sind wir gespannt. Sagt jedenfalls Tim Meixner. Er ist vom Fernsehsender RON-TV und da auch zuständig für Baden-Württemberg, logischerweise. Und kennt sich ja sehr gut aus, haben wir ja gehört, mit dem VfB Stuttgart. Und deswegen danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir, Lenny. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan hat ein großes Herz, fährt im Regen durch die Gegend und sieht da ein altes Mütterchen an der Straße stehen, vollgeregnet, und nimmt das Mütterchen mit. Und da, wo sie dann aussteigt, zum Dank gibt sie ihm dann so eine kleine Tüte mit Haselnüssen. Und am nächsten Tag regnet es wieder und er fährt wieder vorbei und sieht das Mütterchen da wieder am Wegesrand stehen und nimmt sie wieder mit. Und wieder gibt sie ihm so eine kleine Tüte Haselnüsse. Am dritten Tag dasselbe, und als das Mütterchen dann aber aussteigen will aus dem Auto und wieder ein Tütchen geben will, da sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, ja, ist schon vollkommen okay, Oma, ich mache das total gerne und so weiter und so fort, aber warum gibst du mir denn immer so eine Tüte Haselnüsse? Naja, sagt die Oma, die Ferrero-Küsschen mag ich total gerne, aber die Haselnüsse da drin sind mir echt zu hart. Fan-Infos. Und da geht es natürlich auch um das Spiel gegen Stuttgart, denn die von der Fanbetreuung angebotene ICE-Gruppenreise ist ausgebucht. Also wer nach Stuttgart möchte, muss selbst fahren. Und Vorverkauf in Wolfsburg ist beendet, der Eintrittskarten, aber Tageskasse in Stuttgart ist wohl offen. Also ab nach Stuttgart wird bestimmt eine schöne Tour. Und dann dabei sind die Wölfe unterstützen. Ebenfalls auswärts, dann schon die Woche drauf, Freitag, beim FC Bayern München. Hoffentlich funktioniert da der Eurosport-Player wieder. 22. September, Freitagsspiel. Da gibt es eine ICE-Gruppenreise, die kann noch gebucht werden, 69 Euro. Wolfsburg Hauptbahnhof geht es allerdings früh los, morgens 6.14 Uhr und Rückfahrt ab 0 Uhr 1 ab München Hauptbahnhof. Und ja, nähere Infos, Buchungsmöglichkeiten, fanbetreuung@vfl-wolfsburg.de oder auch telefonisch gibt es Informationen von Holger Ballwanz, der neulich Geburtstag hatte, 50. gefeiert hat. Glückwunsch, Holger. Ich glaube, wir haben bis dahin, oder seitdem uns, haben wir uns auch gar nicht gesehen. Ich hoffe, du hast schön gefeiert, aber wie ich gehört habe, soll es gut gewesen sein. Und die weiteren Touren, ja, auswärts Leverkusen, Schalke etc., da sage ich dann in den kommenden Sendungen nochmal was zu. Unser Sportdirektor Olaf Rebbe wird zu Gast sein im NDR Sportclub am kommenden Sonntag um 22.15 Uhr. Da haben auch Wölfe-Fans die Chance, sich noch Plätze zu sichern. Gibt es auch über die VfL-App oder VfL-Homepage ein Anmeldeformular, wer denn da gerne dabei sein möchte. Und auch eine schöne Info gibt es noch von den Wölfinnen. Lara Dickenmann, die setzt sich ein für Flüchtlinge und ist dort zu Gast gewesen in einem jordanischen Flüchtlingscamp, hat das zusammen mit der UEFA sozusagen da einen Fußballplatz eröffnet. Großartiges Projekt, wie ich finde, und dass man sich da einsetzt, auch von Seiten des VfL und Spielerinnen des VfL, das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Nähere Infos gibt es dann auch beim VfL auf der Homepage. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe des Wölferadios. Ich bedanke mich wie immer bei Norman für die technische und bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung. Wer mich erreichen möchte, wie gesagt, habt ihr gehört, der Timo war heute in der Show mit seiner Meinung, WhatsApp-Sprachnachricht. Schickt sie bitte an 015789070123. Das ist die sogenannte Wölferadio-Hotline. Demnächst wird es auch mal wieder einen Fan-Talk geben. Da suche ich auch immer Gäste, wer gerne hier dabei sein möchte aus der Fanszene. Wer einfach nur mal seine Meinung sagen möchte, auch Freunde aus dem Wolfsblog, immer gerne gesehen. Facebook, schreibt mir alle auch eure Meinungen zur Sendung etc. etc. Und ja, dann schauen wir mal, wohin die Reise geht am kommenden Samstag in Stuttgart. Was Zählbares sollten wir nach dem Unentschieden zu Hause schon mitbringen, sonst wird es wieder ein bisschen doof, weil das Spiel gegen Bayern werden wir wahrscheinlich nicht hoch gewinnen. Insofern wären da Punkte ganz gut und dann schauen wir mal, wie die Mannschaft den Ausfall von Mario Gomez verkraftet. Gute Besserung nochmal an dieser Stelle. Ja, und dann, wisst ihr ja, was ich sage, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL.